Polizist legte ein Teilgeständnis ab. Die Länder können sich mit dem Ausbau von Kindertagesstätten mehr Zeit lassen. Der Bundesrat stimmte für ein Gesetz, wonach die Länder Bundesmittel bis Mitte 2016 abrufen können. Ursprünglich sollte das Investitionsprogramm Ende 2014 enden. Außerdem brachte die Länderkammer ein härteres Anti-Doping-Gesetz auf den Weg. Die Bundesländer sagen dem Doping im Sport den Kampf an. Es wurde ein schärferes Gesetz auf den Weg gebracht, das nun vom Bundestag beraten werden soll. Sollte das Gesetz beschlossen werden, dann machen sich Sportlerinnen und Sportler strafbar, wenn sie gedopt an einem berufssportlichen Wettbewerb teilnehmen. Das Christkind lädt zu seiner Magde ein. Und wer da kommt, der soll willkommen sein. Mit diesen Worten hat in Nürnberg das Christkind Theresa Treuheit den weltberühmten Christkindlesmarkt eröffnet. Bis zum Heiligen Abend rechnen die Veranstalter mit mehr als 2 Millionen Besuchern. Der Nürnberger Christkindlesmarkt gehört zusammen mit dem Dresdner Striezelmarkt zu den ältesten Weihnachtsmärkten in Deutschland. Hitradio Ohr. Einfach näher dran und besser unterwegs. Der Verkehrsservice. Präsentiert von Autohaus Steiger in Haslach und Wolfach. Die mit den vielen jungen Opel-Modellen und ihr Experte für LKW- und PKW-Reparaturen aller Marken. www.opelsteiger.de. Staus und Behinderungen, liebe Autofahrer, kurz nach 19 Uhr. Jetzt kommt doch ein bisschen was zusammen hier. A8 Karlsruhe Richtung Stuttgart, zwischen dem 3 Karlsruhe und Pforzheim West, Baustelle 8 Kilometer Stau. Und weiter zwischen Rutesheim und Leonberg Ost, 7 Kilometer stockender Verkehr. A81 Singen Richtung Stuttgart, zwischen Hildritzhausen und Sindelfingen Ost, Unfall. Die linke Spur ist blockiert, 7 Kilometer Stau. Übrig geblieben ist noch ein Blitzer, Aachen Richtung Kappelrodeck, Höhe Oberaachen. Allen unterwegs eine gute und sichere Fahrt und schönen Start ins Wochenende. Hitradio Ohr. Einfach näher dran. Einfach näher dran. Wants to say a very merry Christmas. Sperrt ganz schnell eure Muttis rein, sie fangen die am Ende wieder an zu schreien. Schraubt die Boxen auf volles Rohr, der Dröhnemann fliegt euch vor den Ohr. Seine Platten liegen alle schon längst parat, im Studio haben wir schon wieder 50 Grad. Ihr wisst, mit wem ich rede, ist doch klar, Charlie 2000 ist wieder da. Charlie 2000, lasst doch alles stehen und gehen, macht dein Radio an. Christmas. Oh. Radio Ost. Einfach näher dran.

2014. Hitradio Ohr Meeresrauschen geht in die zweite Runde. Egal ob Urlaub mit der Familie oder den Freunden, gehen Sie jetzt schon in die Urlaubsplanung für 2014 und buchen Sie noch bis Ende Januar die Hitradio Ohr Meeresrauschen Kreuzfahrt vom 19. bis 22. September. Erleben Sie mit uns Venedig und die malerische Küste des östlichen Mittelmeers. Mit dabei die Baden-Media Ö30-Fete und viele tolle Extras schon ab 299 Euro. Frühbucher kassieren 300 Orbits. Leinen los! Wenn dein Hunger Großes vorhat, das McDonald's Spektakel. Jede Woche ein neuer Doppelbeefburger. Bis Mittwoch den Caesars Beef probieren und eine Mitfahrt im Coca-Cola Weihnachtstruck oder Preise zum Beispiel von Euromaster und L-Tour gewinnen. Gewinnspielinfos unter McDonald's.de. Willkommen bei McDonald's. Energiewende mit uns. Für alle, die Energie sparen wollen, gibt es die E-Welt in Offenburg. Sie interessieren sich für innovative Beleuchtungssysteme oder die Trends beim Dämmen, Heizen und Lüften? Dann besuchen Sie die E-Welt in Offenburg. E-Werk Mittelbaden. Daheim gut versorgt. Hey, Tim, du hast ja jetzt eine Spange. Na klar, damit ich später gute Chancen bei den Mädels hab. Genau, und wir tragen dazu bei. Kieferorthopädie von Dr. Wittmann, Dr. Bernhard und Kollegen. Die Zahnarztpraxis für angehende Casanovas. In Oberkirch, Kappelrodeck und Appenweier. Netto Markendiscount präsentiert die Samstagskracher. Nur morgen mit Glühwein 6x1,5 Liter für nur 9 Euro. Und Ferrero die Besten 253 bis 269 Gramm für nur 3,88 Euro. Einfach besser. Netto, einfach besser. Heute Abend Codex Club in Aachen. Connection complete. Ja, heute Abend steigt's. Heute Abend geht's rund. Heute und morgen sind nämlich die Hardcore Days. Wird sich DJs. Jede Menge Action. Riesendeko. Aktionen ohne Ende. Kommt es zu hart vor, alle rasten aus und die Bühne wird zum Tatort. Das ist eine Art Sport, genauso wie Gewichte stemmen. Rot, gelb, blau, grün und du siehst die Lichter brennen. Namen brauch ich nicht zu nennen, die, die mich noch nicht erkennen. Alles wird zu Eis, denn alle sind bereit. Und das ist der offizielle Song zu den Hardcore Days. Ein Codex Aachen. Flaschen für die Massen, leert die Taschen, das ist ein. Wir bringen die Party, die ihr braucht und die ihr wollt. DJ Rockout ist im Club und diese Scheibe hier geht doll. Jeder hier gibt alles noch einmal zum letzten Mal. Gib noch einmal richtig Gas, Hände hoch und hebt. Einlass 22 Uhr. Wir bringen die Party, die ihr braucht und die ihr wollt. DJ Rockout ist im Club und diese Scheibe hier geht doll. 90, 60, 90 und du kommst hier wie beim Carsten Ford. Topsport ist auf der Bühne, das hier ist Love Resort. Auf drei Floors geht's ab. Heute und morgen in Aachen. Aufhänger heute. Michaela Schäfer, bekannt durch RTL Dschungelcamp, Penthouse Magazin, Germany's Next Model. Next Top Model, ja. Und der Red Kuhn Werbung. Nochmal mein Part vor. Ihr seid damit d'accord. Tanzt für mich im Mini-Rock. High Heels, Ice Sleeves, sexy Bitches ohne Top. Ich will einen Lapdance an der Stange, Booty Shake. Samstagmorgen ist elektronische Musik angesagt. Aufhänger Daniel Portman. Und Stigmata, aka André Vella. Wie ein Lude zählt. Wir bringen die Party, die ihr braucht und die ihr wollt. DJ Rockout ist im Club und diese Scheibe hier geht doll. Jeder hier gibt alles noch einmal zum letzten Mal. Gib noch einmal richtig Gas, Hände hoch und hebt das Glas. Wir bringen die Party, die ihr braucht und die ihr wollt. DJ Rockout ist im Club und diese Scheibe hier geht doll. 90, 60, 90 und du kommst hier wie beim Casting vor. Models auf der Bühne, das hier ist Love Resort. Codex Club in Aachen. Connection complete. Ihr wisst Bescheid. Jetzt geht es richtig los.

Geht's wieder knalle voll ins Wochenende. Und ich sag Hallo Nachtschwärmer. Und nun wieder das Weihnachtsspektakel. Hitradio Ur, mein Radio Ur. deine Augen machen blind. On Christmas, what are the vibes? One more time. Constant music in the air, good vibrations everywhere, sharing all the good sounds on your radio. Das einzige Fieber, das ich habe, das Disco-Fieber. Na klar. Wir schließen Bildungslücken. Ja. 19.37 Uhr. Wir haben Freitagabend. Just then. I'm on the way up, singing a solo. I'll maybe I'll wake up, I'm not getting in the groove. Nothing comes to your order, get the solo and chill stop. But I got way up. Gesehen, Weihnachtsmarkt überall, Nachtschwärmer. Wow. Und überall Glühwein und ich sitze hier am Trockenen. Ne? Himmlische Zeiten für Nachtschwärmer.

Ja, ich will auch einen Lapdance. Ja, heute Abend und morgen die Hardcore Days. Einlass 22 Uhr. Nach meiner Sendung, nach 23 Uhr live aus dem Club mit Interviews von den verschiedenen Künstlern. Heute natürlich der Überaufhänger Michaela Schäfer. Bekannt durch RTL Dschungelcamp, Penthouse Magazine, Germany Next Topmodel und Red Coon Werbung. Sie kommt aus Fipka, sie legt nicht auf, weil manche im Internet gemeint haben, die legt auf. Bitte nicht. Es gibt so viel Programm. Geht auf die Seite vom Codex. Codex-club.de. J-Frog ist da. Jasper Fox. DJ Hildegard. Alex Christensen alias Alex C. Vision Factory. Carlos Esteves. Master T. Mosastic. Cedric Laurent. Killian Hüsam. Gino Wild. DJ Leonardo. Christmas Animal. Sagt das euch schon was im Voraus? Martin Garrix Spezial. Spezial. Das ist natürlich nicht direkt von Martin Garrix. Eine Spezial-Nachtschwärmer-Weihnachtsproduktion. Oh, ich krieg Besuch. Hallo? Mein Name ist Bundy. Al Bundy. Ja, wissen wir. Jetzt kannst du auch mich gleich ankündigen. Darf ich vorstellen? Charlie 2000. Danke auch. Und, du bist so gut drauf, was gibt's heute? Ich habe drei gute Songs hintereinander im Oldie-Sender gehört. Das Beste war, eine alte Vettel im Laden hat rumgeschrien. Dann ging sie raus und fiel voll auf den Arsch. Just a small town girl, living in a lonely world. She took the midnight train, going anywhere. A singer in a smoky room, the smell of wine and cheap perfume. Journey. Ja. Check this out. Hitradio Uhr, dein Radio. Here comes the music. Yeah. 80er Spital, 16 Bit. Ah. So, nach Schweiz gibt es noch ein paar andere Veranstaltungen. Und zwar im Kinzigtal, im Tiffany. Da ist am 7.12. Electro Night mit den DJs Miss Flora aus Colmar und Anina Oli aus Freiburg. Und Samstag, 7.12. ist in Willstedt Sand in der Festhalle Thomann Andi, Heinz Ketchup und Backslash Events. Die waren ja vergangenes Wochenende in Neuried-Altenheim. Und ich war in Rastatt-Blittersdorf. Vielen Dank alle, die da waren. Das war Spitzenklasse. Und morgen ist in Malsch, das ist nördlich von direkt nach Rastatt, eine Live-Veranstaltung. Da verlose ich Karten. Da ist da Markus von der Neuen Deutschen Welle, Norman Langen, Alm Klausi, Ivi, Remy Demi Boys und DJ Andy. Da habe ich nachher 5x2 Eintrittskarten zu verlosen. Ja, toll. Und da gebe ich dann die Namen durch. Also das ist morgen Samstag in Malsch. Für 80er. Allerdings, das ist ein Remix. Egal. Right here, right now. Weißt du noch, wir beide, damals, wir waren so. Ach egal, hör zu. Kugels war 2006 und kommt mir vor, als ob es gestern war. Denn ich stand auf dem Pausenhof und wollte deine Hefte dran. Ich hab den besten Plan, doch du hast mich nicht mal beachtet. Und anstatt mit mir zu reden, bei einem Kumpel übernachtet. Klar, sicherlich, Baby, komm, ich bitte dich. Ich geb dir meine Liebe, doch du drehst dich um und willst sie nicht. Herr, von heute stehst du in der ersten Reihe. Würdest gerne mit mir reden, aber Baby, das war bei. Ich werd sie nicht mehr los. Sie will nicht gehen, sag mir, wie regel ich das bloß. Sie macht sich nicht vom Hof, nein, sie bleibt und nervt schon seit einer Ewigkeit. Und dabei würde ich doch jetzt viel lieber ledig sein. Aber ich werd sie nicht mehr los. Ich werd sie nicht mehr los. Wie regel er das bloß? Ich werd sie nicht mehr los. Sie macht sich nicht vom Hof. Wie regel ich das bloß? 2006, doch kommt mir vor, als ob es gestern war. Denn sie erwischt mich jeden Tag, wie ich in meine Hefte mal. Und gibt mir dafür Strafarbeiten. Total in Rage, sagt die Frau, dass solche Nase weiße Bengel auf der Straße bleiben. Jeden Tag Eintrag, nachts sitzen freitags. Gibt mir 30 Seiten und begibt sich auf die Heimfahrt. Vielen Dank für diese wunderschöne Zeit. Nein, ich werd sie nicht vergessen, doch so langsam bin ich reif. Und ich schnappe meinen Beutel und verlasse das Gebäude mit einem dicken, fetten Smile und singe nur dabei. Nie mehr komm ich wieder zurück. Oh, yeah. Ich will dich nie mehr wiedersehen. Ich werd sie nicht mehr los. Sie will nicht gehen, sag mir, wie regel ich das bloß. Sie macht sich nicht vom Hof, nein, sie bleibt und nervt schon seit einer Ewigkeit. Und dabei würde ich doch jetzt viel lieber ledig sein. Aber ich werd sie nicht mehr los. Ich werd sie nicht mehr los. Ich werd sie nicht mehr los. Sie macht sich nicht von los. Wie regel bereit für den Geschlechtsverkehr. Ich guck sie an und sag, ich hab es nie gemacht. Sie nimmt meine Hand und sagt, ist so nicht wer, so lehn ich zurück und hat gelacht. Und plötzlich spür ich das beste Gefühl meines Lebens und fühl mich, als würde ich über ihr schweben. Das Licht wurde heller, sie sieht mir gefährlich, sondern sie die Zügel und wurde noch schneller. Und jetzt bin ich ein richtiger Mann. Ich seh sie grinst und hör, wie meine Unschuld singt. Ich werd sie nicht mehr los. Sie will nicht gehen, sag mir, wie regel ich das bloß. Sie macht ich werd sie nicht mehr los. Und nervt schon seit einer Ewigkeit. Und dabei würde ich doch jetzt viel lieber ledig sein. Aber ich werd sie nicht mehr los. Ich werd sie nicht mehr los. Ich werd sie nicht mehr los. Sie macht sich nicht von los. Wie regel ich das bloß? Okay, ich geb's auf. Ich bin zu schwach. Ich kann das nicht. Ich kann ihr nicht einfach ins Gesicht sagen, dass ich nicht mehr will. Sie lässt sich von meinen Spielchen nicht vertreiben und ihr was anzutun hab ich nicht drauf. Was soll's? Weißt du was? Ich bleibe. Ja, du kannst auch bleiben. Nein, ich meinte das doch anders. Ja, super, ha? Sido und Co. Ich werd sie nicht mehr los. Knallhart. Das ist der heißeste Start ins Wochenende. Wir katapultieren dich in die Freitagnacht. Danach braucht ihr nur noch Ruhe. Action zwischen Himmel und Hölle. Der heißeste Start ins Wochenende. Heute. Frankie goes to Hollywood und schon wieder ein Frankie-Style. Ein Garrix-Style, ha? Wir haben 20.12 Uhr am Freitagabend. Willkommen! And have a Merry Christmas with Christmas

Einlass 22 Uhr. Heute und morgen bei den Hardcore Days im Codex in Aachen. Heute der Aufhänger, die Michaela Schäfer. VIP-Spezialgast. Also sie macht keine Musik. Sie ist Gast, Ehrengast. Gibt aber auch Autogramme und so weiter. Bekanntere RTL, wer sie falls nicht kennt, Dschungelcamp, Penthouse Magazin, Germany Next Topmodel und Red Coon Werbung. Ich drück auf Repeat, spiel euch nochmal mein Part vor. Hardcore, Hardcore. DJs am Start, J-Frog, Jasper Fox, DJ Hildegard, Alex Christensen alias Alex C, Carlos Esteves, Master T, Mostastisch, Gino Wild, Leonardo, Heiß und Fettig, B52, Funky D und am Samstag Daniel Portmann ist der Aufhänger. Elektronische Musik Spezial. Von Stigmata AK André Walter. Auf drei Floors. Yeah. Uhr 23 am Freitagabend. Hallo Nachtschwärmer. Frohe Weihnachten, Leute! Frohe Weihnachten! Die Frieda Gonfrey. Die doofe Witze-Ecke. Genau. Frau Müller sagt zu ihrem Mann: Schatz, ich muss dir was gestehen, ich bin farbenblind. Antwortet der Mann: Ich muss dir auch was gestehen, ich bin nicht aus Gera, sondern aus Ghana. Das ist das Ergebnis. Ruhe. Hier ist der Freitag. Du, das reicht. Das ist eine Zumutung. Sofort aufhören. Schaltet ruhig auf einen anderen Sender. Maul halten. Alle mal herhören. Die Sendung eskaliert. Das ist der Bart ab. Was für ein Albtraum. Komm. Gleich erkannt, Mike Candies. Halb neun, noch keine Zeit für den heutigen Tag, hä? Mein Freund Al ist mitsamt seiner Bagage, sage ich mal, auf dem Weihnachtsmarkt. Da erwartet mich nachher auf jeden Fall was. Aber was soll's, hä? Ja. Ho, ho, ho. Willst du mit mir Drogen nehmen, dann wird es rote Rosen regnen. Ich hab's in einer Soap gesehen. Willst du mit mir Drogen nehmen? Komm, wir gehen zusammen den Bach runter. Komm, wir gehen zusammen den Bach runter.

get down, get up. Eine ganz andere Version, ne? Robin Dicke mit Beyoncé. Dickes Powermäßige ins Wochenende. Alle, die sich noch zugeschaltet haben, herzlich willkommen. Ihr seid vollkommen richtig. Whiskey certified to breathe. Holding it down for the streets. No one grinds harder than DJ King. Ist das nicht geil? Sag, dass es geil ist! Ist sowas von geil? Geil. Leider geil.

Der Garten, die Wohlfühloase vor der Haustüre. Erleben Sie magische Gärten und vertrauen Sie Gaia, der Mutter Natur. Und das am besten mit den Experten für ökologische Gärten. Frank Hügle, Gaia Garten- und Landschaftsbau in Berghaupten. Wir führen Sie zu den Wurzeln. www.galabau-hügle.de. Mann, neulich habe ich ein anständiges Werkzeug gebraucht. Ich habe es im Baumarkt gesucht, aber nichts gefunden. Da hat mir der Verkäufer einen Tipp gegeben. Asal, Baubeschlag in Offenburg im Drachenacker. Und da habe ich dann genau das gefunden, was ich wollte. Werkzeug in Profiqualität. Tja, wer clever ist, kommt gleich zu uns. www.asal-baubeschlag.de. Heute Abend. Codex Club in Aachen. Ja, heute und morgen ganz ist ein ganz besonderer Abend in Codex. Das sind die Hardcore Days, die Hardcore Days. Immer einmal im Jahr. Mit einem Wahnsinnsprogramm. Und eigenem Song. Einlass 22 Uhr wie immer. Das ist eine Art Sport, genau. Um die 40 DJs, nur ein paar Auszug hier. Jeff Rock, Jasper Fox, auch ganz bekannt, DJ Hildegard. Hildegard, ist ja keine Unbekannte. Alex Christensen, brauche ich nichts dazu zu sagen. Alias Alex C nennt er sich auch manchmal. Vision Factory, Carlos Estevez, Master T, Mortastisch, Cedric Leroy. Diese Scheibe hier geht doll. Jeder hier gibt alles noch einmal zum letzten Mal. Gib doch einmal richtig Gas. Hände hoch und heb das Glas. Wir bringen die Party, die ihr braucht und die ihr wollt. DJ Rockout ist im Club und diese Scheibe hier geht doll. 90, 60, 90 und du kommst hier wie beim Carsten vor. Topfmord ist auf der Bühne, das hier ist Love Resort. Genau, ich mach weiter bei den DJs. Gino Wild, DJ Leonardo, Heiß und Fettig, Marco Vanetti, Steven B., Dietrich und Ewald, B52, Funky D. Und morgen Samstag ist das Ganze ein bisschen elektronisch. Da ist Aufhänger Daniel Portmann. Stigmata aka André Walter. Und heute, Freitag ist der Aufhänger. Das wissen Sie ja zwischenzeitlich hoffentlich alle. Michaela Schäfer. Bekannt durch RTL Dschungelcamp, Penthouse Magazin, Germany Next Topmodel und Red Coon. Werbung. Ja, vielleicht macht sie auch einen Lapdance. Ich glaube aber nicht. Weil du wie ein Luder lebst und dich dazu noch gut bewegst. Gib mir deine Scheine, weil ich Geld so wie ein Lude zähl. Wir bringen die Party, die ihr braucht und die ihr wollt. DJ Rockout ist im Club und diese Scheibe hier geht doll. Jeder hier gibt alles noch einmal zum letzten Mal. Gib doch einmal richtig Gas. Eine Unmenge Aktionen gibt's. Promostände auf drei Floors Musik. Heute nachher im Codex. Club in Aachen. Connection complete. Wow! Wow! Jeden Tag freue ich mich so drauf, denn durch dich lebe ich völlig auf. Deine Show macht mich so ganz unterhalten. Die ist cool und so schräg, ich bin immer dabei. Hey, Charlie, du ziehst mir runter bis in den See. Seid ihr noch da, Nachschwärmer? Ja, super. Ja,

check this out. Wir sind hier! Oh nein! Jetzt kann die Post abgehen! Oh, der Schuhverkäufer ist hier. Aufgetankt bis oben hin. Mit Glühwein. Oh, da kommt bald was auf mich zu. Nachtschwärmer, hier ist Al Bundy. Ja, ja, der nervt mich schon vorher schon. Wegen der Michaela Schäfer will die unbedingt sehen. Aber das kann ich nicht verantworten, Al. Ich weiß nicht, was du da machst. Willst du sie was fragen? Wir sind hier! Ja, ich weiß nicht. Was willst du sie denn fragen? Woher bist du? Was sind deine Pläne? Wann hast du aufgehört, einen BH zu tragen? Ja! Your DJ tonight just wants to say... Luxus. Ah, New Order, da haben ja manche behauptet, das wären so der Anfang der Techno-Zeit gewesen. Musikalisch gesehen, von der Produktion her. Aber da würde ich sagen, 16-Bit und Off waren da auch in der Richtung. Ganz zu schweigen vom Ultimate Warlord. Das habe ich übrigens schon lange nicht mehr gebracht. Oh, das werde ich einmal suchen. Hier ist der Freitag-Nachtschwärmer. Die Show ist echt Mist. Da kommt man ja kaum mit. Was? Na, der ist so ein Killer für die Atmo. Das ist ja stinklangweilig. Scheiße, ja, Mann. Was hier jetzt gebraucht wird, ist ein kleiner Stimmungswechsel. Fahr das Band ab! Down the drain. Move on up. You're such a sexy groover. When you get on down, Ja, das ist Italo Spezial. When the people go, then my mind is crying. When the children leave, tearing the world with thee. Open the door. Yes, I live so true without my lover. But tell me if the sky is blue. How old are you? 21.11 von Freitagabend. Es weihnachtet überall. Ja. Und jetzt habe ich rausgesucht, das alte mit Waller. Na, schon mal, das müssen wir jetzt bringen.

Wiesn Factory, Carlos, SOS Master T, Motastisch, Cedric Legrand, Gino White, Leonardo, DJ Leonardo. Und morgen, Daniel Portman ist Aufhänger. Morgen wird's elektronisch. Daniel Portman und Stigmata, aka André Walter. Und heute ist der Aufhänger die Michaela Schäfer. Bekannt durch RTL Dschungelcamp, Penthouse Magazin, Germany Next Topmodel und der Red Kuhn Werbung. Und ist ja überall, wo irgendwas läuft. In den großen Städten, auf fast jedem roten Teppich. DJ Rockout ist im Club und diese Scheibe hier geht doll. Jeder hier geht alles noch einmal. Und nach 23 Uhr kommt er live aus dem Codex und dann werden auch Interviews eingeblendet mit den Künstlern. Ja, ich bin eine sexy Bitch. Ah, ja. Wie gesagt, heute Freitag und morgen Samstag. Einlass jeweils 22 Uhr. Codex Club in Aachen. Connection complete. Wow! Ist nicht wahr? Das ist ein Ding. Radio an. Ich glaub, ich bin. Vertraute Stimme. Geiler Flair. Charlie 2000 ist on air. Gib uns dein Killerprogramm wie bisher. Two, three, together. Yes, yeah, radio. Door. Maximum. Jetzt machen wir 90er Spezial. We'll be right back. can we take it to the max? Die doofe Witze-Ecke. Ja, die doofe Witzecke. Allerhöchste Zeit. So, wollen wir mal sehen. Zwei Nachbarinnen gehen shoppen. Meint die eine, sie sollten sich neue Gardinen zulegen, Frau Nachbarin. Abends sehe ich immer, wie sie es mit ihrem Mann treiben. Darauf die andere. Und sie sollten sich eine neue Brille kaufen. Dann würden sie sehen, dass es nämlich ihr Mann ist. Das ist wieder eine richtige Nachbarsfreundschaft, ne? Haben wir einen? Ja, natürlich. Die Bauersleute aus dem Kinzigtal besuchen zum ersten Mal ihre Tochter, die in der Großstadt lebt. Sie bestaunen die tolle Wohnung, den Ferrari, die Pelzmäntel und fragen, was sie denn beruflich macht. Ich bin Vertreterin, sagt die Tochter. Ja, wen vertrittst du denn alles? Ja, Ehefrauen, Freundinnen und andere müde Weiber. Ja. Das ist auch eine Begründung, ne? Ja, hier ist der Freitag, der weihnachtliche Freitag. So ist es. Schön, so schön. So schön, so schön. Nee, was ist das schön? Hey, mach schon mal. That nearly 14 billion years ago, expansion started way on. It began to cool, the autotrophs began to drool, Neanderthals developed tools, we built a wall. Just move your brain.

Hochspannung zur Weihnachtszeit. Jetzt soll einer sagen, das ist kein Service. Martin Garrix hier. Weihnachtlich Spezial. Animals. Ewigkeit und dabei würde ich doch jetzt viel lieber ledig sein, aber ich werde sie nicht mehr los. Schuhverkäufer. Immer wenn er dicht ist, dann fingert er mir hier an der Technik rum. Das wäre eine gute Gelegenheit, er mal fragen. Da könnte ich ja morgen mit deiner Tochter ins Codex gehen. Ja? Oh, das wäre... Was meinst du dazu, hä? Komm auf. Bevor wir knietief in deinem Blut warten, geh doch lieber rüber zum Radio und hör zu. Ja, ja, ich weiß. Danke. Hätte mich auch gewundert. Dreierstecker auf Zweierstecker Stromadapter. Zick, zack, Elektroschock. Da blitzt es in den Boxen. Yes, Kuda mit Linkin Park. Hey! Ten years after, this is the remix. We still like it loud. Kurz nach 22 Uhr, da wacht der richtige Nachtschwimmer erstmal richtig auf, hä? Oder? Ja. Aber alles so in dem Stil, hä? Martin Garrix, der hat eine Lawine da losgetreten. FM Stereo. Just dance and move your body. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this. Gonna do it all that junk, all that junk inside your trunk. I'ma get you drunk, get you love drunk off my hump. My hump, my hump, my hump, my hump, my hump. My hump, my hump, my hump, my lovely little lump. Check it out. Can't touch this. Here we go, satellite radio, y'all get hit with the boom. Touch this. I look at all the love. Break it down. Habt ihr es gehört? Beatles, Queen ist er dabei. Und natürlich MC Hammer. Ganz nebenbei noch was Aktuelles außer dem Codex. Und zwar ist morgen in Malsch, das ist hinter Rastatt, immer der B3 entlang. Eine Veranstaltung, wie heißt denn die Veranstaltung überhaupt? Steht gar nicht dabei. Auf jeden Fall ist dabei Norman Langen, Markus. Ich will Spaß, ihr kennt ihn ja, Neue Deutsche Welle. Alm Klausi, die Eve, Remy Demi Boys, sind bekannt für Partys. La Paloma Louis und DJ Andy. Da habe ich jetzt 5x2 Freikarten. Ruft mich an 0781 504 33 und die 11. Je 2 Freikarten, wer die Strecke in Kauf nehmen will. Öfters anrufen, bitte öfters probieren. Bevor ich ins Telefon gehe, lese ich noch vor. Samstag, 7.12. Die Fete. Die Fete. Tommel Andi, Heinz Ketchup, Backslash Events in Wildstedt, Sand, Festhalle. Have a time. Und am 7.12. ganz hinten im Kinzigtal, in Wolfach, im Tiffany, Miss Flora, ein Elektro-Night, Miss Flora aus Colmar und Anina Only aus Freiburg. Meine Damen und Herren, in dieser Sendung werden die Naturgesetze außer Kraft gesetzt. Radio. The music in the air, good vibrations everywhere, sharing all the good sounds on your radio. Die Sonne wird rot, es kühlt sich ab. In den Straßen, Bordsteine klappen hoch, Spätis machen zu. Bald ist dunkel, Neonlichter, Polo 2, ich und du. Du riechst nach Vanille, es ist ein Traum. Ich häng dich an den Rückspiegel. Wir haben grüne Welle, fahren auf der rechten Spur. Die anderen überholen uns. Egal, wir haben Zeit, wir sind zu zweit. Wir können Pferde stehlen, best friend. Ich erzähl dir einen Witz, du musst schmunzeln. Wir fahren rechts ran. Wir fahren um die Welt, halten an, wo es uns gefällt. So schön war's lang nicht mehr mit dir. Wir steigen aus und bleiben hier. Die Straßen gehören heute nur uns. Wir haben grüne Welle, hauen ab, drehen nie wieder um. Yeah. Ist der Sound clear? Mein Herz macht bum bum. Ich trete aufs Gas, es macht bum bum. Mein Herz macht bum bum. Ich trete aufs Gas, es macht bum bum. Wir fahren in die Hills. Es ist Vollmond, wir sehen ein UFO, Mann, ist das gruselig. Keine Angst, Hase, ich beschütz dich. Ich hab Bruce Lee hinten unterm Rücksitz. Du bist süß, wir halten an der Tanke. 10 Liter Super und ein Duplo, danke. Ich mach das Radio an, es läuft Kuschelrock. Es ist ein schönes Lied, ich hab dich lieb. Der Himmel wird rot, Vögel zwitschern Hits. In der Rayman spiegelt sich das Sonnenlicht. Du und ich, Polo 2, breite Reifen. Die Landschaft sieht aus wie vom Bob Ross gezeichnet. Wir fahren übers Land, durch die Berge bis zum Strand. So schön war's lang nicht mehr mit dir. Wir steigen aus und bleiben hier. Die Straßen gehören heute nur uns. Wir haben grüne Welle, hau ab, dreh nie wieder um. Bis der Sound clear ist, mein Herz macht bum bum. Ich trete aufs Gas, es macht rum rum. Mein Herz macht bum bum. Ich trete aufs Gas, es macht rum rum. Herab vom Hai rocken wir an den Charts vorbei. Nur du und ich, wir beiden. Die neue Kuschelrock-Doppel-CD und der Pferdeanhänger, wo die ganze... And have a Merry Christmas with Christmas Motion, brought to you by Santa Claus. Bleibt dran für eine weitere Geschichte voller Festtagsfreude. Es ist voll der Hammer. Wie ist denn heute Weihnachten? Werbung. Me.

geiler Name, heiß und fettig. Lichter brennen, Namen brauch ich nicht. Funky D, April Fate live. Alles morgen wird's elektronisch im Codex. Daniel Portman, der ist ja gar kein Unbekannter. Und Stigmata, AK André Walter. Scheibe hier geht doll. Jeder hier gibt alles noch einmal zum letzten Mal. Gib noch einmal richtig Gas. Hände hoch und heb das Glas. Wir bringen die Party, die ihr braucht und die ihr wollt. DJ Rockout ist im Club und diese Scheibe hier geht doll. 90, 60, 90 und du kommst hier wie beim Casting vor. Kopfschmoll ist auf der Bühne, das hier ist Love Resort. Ich bin ne sexy Bitch. Heute Abend ist der Aufhänger im Codex. Die dann Michaela Schäfer. Michaela lese ich immer, weil das C fehlt. Aber das ist absichtlich. Sie ist VIP-Gast. Absoluter Ehrengast. Bekannt durch RTL Dschungelcamp. Penthouse Magazine. Germany Next Topmodel und Red Kuhn Werbung. Ich bin eine sexy Bitch. Okay, Einlass ist schon gewesen. Es läuft, es läuft, es läuft. Und nun wieder das Weihnachtsspektakel. Hitradio Ur. Mein Radio Ur. Don't get no pets. If you wanna get with me, then

Verwaltung waren besonders in den Nächten vor Visionen, Computerliebe. Doch die Stimme vom Computer zieht mich magisch an. Die zieht mich an.

Das war eine der volle Packung, neue Deutsche Welle. Ich möchte ein Eisbär sein, im kalten Polar. Dann müsste ich nicht mehr fallen. Alles wäre so klar. Hört mit dem Wahnsinn auf! Wir sind gleich zurück! Und aus!

So, hier ein paar Auszüge aus den DJs. Jeff Rock, Jasper Fox, DJ Hildegard, Alex Christensen, alias Alex C. Vision Factory, Carlos Estevez, Cedric Laurent, Killiam Hussein, Gino White, DJ Leonardo, Heiß und Fettig, Marco Vanetti, Steven B., Dietrich Ewald, B52 und so weiter. Morgen, Samstag, elektronisch, Daniel Portmann mit Echo Portmann. Zu hart vor, ich drück auf Repeat, spiel euch nochmal mein Part vor. Ihr seid damit d'accord, tanzt für mich im Minirock. High Heels, I sleep, sexy Bitches ohne Top. Ich will einen Lap Dance an der Stange, Booty Shake. Ich will deinen Booty sehen, wenn du dich dabei zu mir drehst, weil du wie ein Luder lebst und dich dazu noch gut bewegst. Gib mir deine Scheine, weil ich Geld so wie ein Luder zähl. Wir bringen die Party, die ihr braucht und die ihr wollt. DJ Rockout ist im Club und diese Scheibe hier geht doll. Jeder hier gibt alles noch einmal zum letzten Mal. Gib noch einmal richtig Gas, Hände hoch und heb das Glas. Wir bringen die Party, die ihr braucht und die ihr wollt. DJ Rockout ist im Club und diese Scheibe hier geht doll. 90, 60, 90 und du kommst hier wie beim Casting vor. Popmann ist auf der Bühne, das hier ist Last Resort. Okay, morgen, wie gesagt, Daniel Portmann, Stigmata, aka André Walter. Heute der Aufhänger, Michaela Schäfer, bekannt durch RTL, Dschungelcamp, Penthouse Magazin, Germany, Next Topmodel und Red Coon Werbung. Und ist er überall. Überall, wo in der Republik was eröffnet wird. Wer ist da? Die Michaela Schäfer. Als VIP-Gast, als besonderer Gast, sie legt nicht auf, weil es manche vermutet hatten. Das will man ja doch nicht. Okay, alles klar, nach Schwärmer. Codex Club in Aachen. Connection complete. Wow! Wow! Wow! Just it. Just it. Hey. Just it. Just it, just it, just it, just it, just it, just it, just it, just it, just it, just it, just it, just it, just it. Ja, wie die Zeit wieder vergangen ist. Es ist 22.54 Uhr. Nach meiner Sendung schaltet sie um ins Codex. Und heute wird es ganz besonders interessant. Da sind auch Live-Interviews dabei. Und ich möchte mich bei einem Mann bedanken, dem größten Damenschuhverkäufer, den es jemals gegeben hat, Al Bundy. Trotzdem, dass du ziemlich voll warst mit Glühwein, hast du mich ziemlich in Ruhe gelassen. Ah, das hat vielleicht damit zu tun, weil wir ihm einen Computer eingeschaltet haben. Warum? Ich sag's gleich. Und zwar war die Frage, wie viel verdient Al Bundy als Schuhverkäufer? Unsere Familienfinanzen in den Computer eingegeben. Also, Dad, sieh her. Hier auf dem Bildschirm erscheint jetzt gleich die Gehaltsliste von allen Berufen dieser Welt. Tja, und hier ist dein Beruf. Das ist nicht wahr. Mhm. Zeitungsjungen kriegen so viel wie ich. Das kann nicht sein. Zeitungsjungen können sich doch wenigstens ein Fahrrad leisten. Victor, es muss doch jemanden geben, der weniger verdient als ich. Ja, sucht weiter. Vielleicht findet man noch jemanden. Hey, komm mal her. Ein pakistanischer Kameltreiber verdient mehr als ich. Irgendwo auf dieser Welt muss es doch einen Menschen geben, der weniger verdient als ich. Muss es wirklich ein Mensch sein? Ja, er muss es ein Mensch sein, ha? Vielleicht bin ich deswegen nicht übergeschnappt wie der alte Jimbo da. Meinst du jetzt mich? Motto, je oller, desto doller. Ja, ist denn das die Möglichkeit? Herzlich willkommen zu der billigsten Show der Welt. Motto, einfach gefahren. Wahnsinn auf Sendung. Garantiert nicht ohne Nebenwirkung. Wo ist die Party? Schönen Dank, schönes Wochenende, Nachtschwärmer, bis kommenden Freitag. Ich habe noch zweimal zwei Karten von der Aktion von vorher. In der Federbachhalle Malsch ist morgen eine Riesenparty mit mehreren Sängern und Aktionen. Norman Lang, Markus mit der neuen deutschen Welle. Ich will Spaß erkennen. Ja, Almklausi, Ivi, Remy Demi Boys, La Paloma Lui und DJ Andy. Da habe ich noch zweimal zwei Karten. Bitte nach der Sendung anrufen. Wer die will. Ich hinterlege dann die Namen beim Veranstalter. Beziehungsweise ein Namen reicht, der darf dann noch eine Person mitbringen. Das war's mit eurem Charlie 2000. Aus Deutschland und der Welt. Hitradio Ohr. Die Nachrichten. Im Studio Thomas Prüfer. Die SPD-Spitze wirbt weiter fleißig an der Parteibasis für den schwarz-roten Koalitionsvertrag. Die CSU hat bereits zugestimmt. Parteichef Seehofer hatte den Vorstand und die Bundestagsabgeordneten nach München geladen. Es gab ein einstimmiges Ja. Seehofer hatte zuvor noch einmal betont, wie viele Forderungen der Christsozialen doch im Koalitionsvertrag stecken würden. Die Autobauer müssen sich anstrengen. Ab 2021 gelten strengere Abgasgrenzwerte. Nach viel Hin und Her haben sich die EU-Staaten auf einen Kompromiss geeinigt. Es geht um den Ausstoß an Kohlendioxid bei Neuwagen. Damit geht ein langer Streit zu Ende. Besonders Deutschland hatte sich immer wieder gegen strengere CO2-Grenzwerte gewehrt. Kanzlerin Merkel wollte die heimischen Autobauer schützen, denn die Oberklasseautos von Mercedes, BMW und Audi tun sich bei dem Thema schwerer. Der Kompromiss jetzt sieht vor, dass von 2021 an neue PKWs nur noch 95 Gramm CO2 pro Kilometer ausstoßen dürfen.